Kundgabe 4957. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.08.1950. Weltliebe, Krankheit. Niemand kann zweien Herren dienen. Die Weltliebe ist eine schleichende Krankheit, die sicher zum geistigen Tode führt. Und so könnet ihr ermessen, dass euer Vater im Himmel gar oft zu schmerzhaften Mitteln greifen muss, um euch vor diesem Tode zu retten, um euch die geistige Gesundung zu verschaffen, um euch zu veranlassen, der Welt und ihren Freuden zu entsagen, auf dass ihr ewig lebet. Es wäre ein falsches Mitleid, wollte ich vor solchen Mitteln zurückschrecken, nur um euch nicht leiden zu lassen während eures Erdenlebens. Es wäre eine falsche Liebe, die euch keinen Segen bringen könnte, sondern nur Verderben für eure Seele. Meine Weisheit aber sieht voraus und meine Liebe suchet euch zu helfen. Dass ihr die Welt hingeben müsset, um mich zu gewinnen, ist unvermeidlich. Und so ihr sie nicht freiwillig opfert, muss ich euch nehmen, woran euer Herz hängt. Und darum müsset ihr so oft auf Erden leiden, wenngleich euer Lebenswandel nicht ausgesprochen schlecht ist. Doch ihr seid noch erfüllt von falscher Liebe, von der Liebe zur Materie, von einer Liebe, die erst recht gerichtet werden muss, soll sie euch beseligen. Und solange ihr diese Liebe nicht ausrottet aus euren Herzen, habe ich darin keinen Platz. Denn wo ich weile, muss alles irdische Verlangen überwunden sein. Und wieder muss ich sagen, niemand kann zweien Herren dienen. Ich begnüge mich nicht mit geteilter Liebe. Mein Gegner aber, der Fürst der Welt, lässt es auch nicht zu, dass ihr ihm nicht alleiniges Recht einräumet auf eure Seele. Und so muss sich der Mensch notgedrungen entscheiden, für mich oder für ihn. Solange er aber die Welt begehrt, gilt seine Entscheidung ihm, der ihn herabzieht ins Verderben. Er gibt euch reichlich während des Erdenlebens, doch nach dem Tode steht ihr in bitterster Armut drüben, und Qual und Finsternis ist euer Los. Meine Gaben aber sind auf Erden weniger verlockend, denn sie bestehen in geistigen Gütern, die euch Menschen während des Erdenlebens wenig reizvoll erscheinen, dagegen nach eurem Tode einen unermesslichen Reichtum ausmachen, der euch beseligt und zu Kindern des Lichtreiches macht für ewig. Ich biete unvergleichlich mehr als mein Gegner, doch seine Gaben blenden euch und machen euch begierlich danach. Doch denket an das Leben nach dem Tode. Denket daran, dass ihr die Stunde eures Hinscheidens nicht wisset, sie aber ganz nahe sein kann und dass ihr dann alles verliert, was ihr an irdischen Gütern besitzet. Dann müsset ihr die Stunde des Todes fürchten. Doch sehnen werdet ihr euch nach ihr, so ihr euch geistige Schätze gesammelt habt, so ihr Verzicht leistet auf irdische Güter, um Gaben von mir geboten dagegen einzutauschen. Dann sehnet ihr euch nach der Stunde des Todes, denn ihr wisset, dass dann die Stunde des Eintrittes in das ewige Leben gekommen ist, da ihr die Erde verlasset. Wie ein flüchtiger Augenblick wird euch das Erdenleben erscheinen. Und doch ist es entscheidend für die ganze Ewigkeit. Und darum versteht es, wenn ich die Menschen heimsuche mit allerlei Plagen und ihnen alles nehme, was ihnen begehrenswert erscheint. Nicht Grausamkeit ist es, sondern Liebe und Weisheit, die sehr wohl erkennt, dass und warum ihr Menschen in Gefahr seid und euch erretten will aus dieser. Wer leiden muss, der darf sich auch von mir geliebt wissen. Doch wem in aller Fülle des Lebens Güter geboten werden, der ist schon meinem Gegner unterworfen. Denn ich kenne seinen Willen und ich zwinge ihn nicht zur Wandlung des Willens. Doch auch diesen Menschen trete ich entgegen durch ihre Mitmenschen, die ihre Herzen rühren sollen, auf dass sie sich zur Liebe wandeln. Dann ist auch ihnen noch die Rettung gewiss. Sind aber ihre Herzen verhärtet, dann wird ihr Wohlleben immer offensichtlicher in Erscheinung treten. Denn der Herr der Welt gibt ihnen reichlich, denn sie haben ihre Seele verkauft um irdischer Güter willen, und der geistige Tod ist ihnen gewiss. Amen.